Im christlich-abendländischen Denken wird traditionell eine klare Trennlinie zwischen Natur im Sinne von Wildnis auf der einen und von Kultur im Sinne von Zivilisation auf der anderen Seite gezogen. Ebenso wird ein essentieller Unterschied zwischen Menschen und Tieren und erst recht zwischen Menschen und Dingen gemacht. Noch in säkularisierten Zeiten lebt der darin gründende christliche Herrschaftsanspruch des »Macht euch die Erde untertan« fort. Es sei eine große List der modernen westlichen Welt, sich so zu tun, als sei sie die natürliche, schreibt der französische Anthropologieprofessor Philippe Descola. Sein Buch »Jenseits von Natur und Kultur« stellt eine der Initialzündungen in Sachen New Animism dar. Doch die westliche Deutung der Welt, Descola nennt sie Naturalismus, sei erst im Gefolge der wissenschaftlichen Revolution des 17. Jahrhunderts aufgekommen, die auf der Annahme einer mechanischen, nach Gesetzen operierenden Natur basierte. Das Ergebnis: die Natur als autonomer ontologischer Bereich, als wissenschaftliches Forschungs- und Experimentierfeld, als auszubeutender und zu gestaltender Gegenstand. Diese Natur gelangt zu einer Existenz, an der zu zweifeln nur wenigen in den Sinn kommt. Höchste Zeit, dass sich der Westen seiner eigenen Exotik bewusst werde, fordert Descola. Im globalen Maßstab sei diese Sicht eher die Ausnahme. In zahlreichen Gegenden des Planeten werden Menschen und Nichtmenschen nicht als Wesen aufgefasst, die sich in unvereinbaren Welten und nach getrennten Prinzipien entwickeln. Es werde keine scharfe, ontologische, also seinsmäßige Unterscheidung zwischen den Menschen einerseits und einer Vielzahl von Tieren und Pflanzenarten andererseits getroffen. Sie lebten alle in einem großen Kontinuum, einer allbeseelten Welt, die von einheitlichen Prinzipien durchwirkt ist.